Ist Deutschland Erinnerungsweltmeister? Eine Kritik des deutschen Gedenknationalismus in Bezug auf den Nationalsozialismus. Deutschlands Erinnerungskulturen in Bezug auf den Nationalsozialismus sind besonders. Während in vielen Nationen versucht wird, ein positives Bild der eigenen Nationalgeschichte zu zeichnen, dominiert in der BRD mittlerweile das aktive Erinnern an und die Scham über die Taten Deutscher. Auf diese Erinnerungskultur sind viele Deutsche stolz. Ein Fehler. Um die offizielle bzw. dominante Form der Erinnerung an den NS zu verstehen, ist es sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, was Nationen sind und welche Bedeutung die Geschichte für sie hat. Nationen sind imaginierte Gemeinschaften in realen Gesellschaften. Die Gemeinschaft ist also vorgestellt und somit ein Konstrukt, aber durchaus wirkmächtig. So gut wie jeder Staat definiert sich als Nation über sein Volk. Die dazugehörige politische Ideologie, die auf eine positive Identifikation mit dem eigenen Staat abzielt und dafür eine kollektive Identität konstruiert, wird als Patriotismus bzw. Nationalismus bezeichnet. Um diese Identifikation über die Geschichte zu fördern, betreibt jeder Staat Erinnerungspolitik. Die typischen Abläufe von Kriegen, Machtwechseln sowie wirtschaftlichen Auf- und Abschwüngen werden zu einer positiven Nationalgeschichte umgeschrieben, mit der Nationen ihre Existenz und Herrschaft legitimieren. In diesem Sinne wird die Geschichte passend gemacht und beinhaltet somit viele falsche, aber wirkmächtige nationale Mythen. Zum Beispiel der Umgang der Türkei mit dem Genozid an den ArmenierInnen, Relativierung und Leugnung von Kolonialverbrechen früherer Kolonialmächte. Die positive Nationalerzählung ist für PatriotInnen also ein Grund, stolz auf ihr Land und ihre nationale Gemeinschaft zu sein. Auch in der BRD wurde der NS lange Zeit aktiv vergessen, um einen rein positiven Bezug zur eigenen Nationalgeschichte zu ermöglichen. Das offizielle Beschweigen ging gleichzeitig mit Karrieren von Nazitätern, der Verweigerung von Entschädigungszahlungen an Überlebende sowie ein paar halbherzigen offiziellen Entschuldigungen einher. Während der NS in der bundesdeutschen Öffentlichkeit immer wieder kurzzeitig und vereinzelt thematisiert wurde, zum Beispiel Auschwitz-Prozesse ab 1963, Braunbuch der DDR 1965, 68er-Bewegung, US-Serie Holocaust 1979, blieb die Schlussstrich-Mentalität aber weiterhin dominierend. Exemplarisch für die Stimmung der 1950er bis 1980er Jahre ist das Zitat des CSU-Politikers Strauß 1969. Ein Volk, das diese wirtschaftlichen Leistungen vollbracht hat, hat ein Recht darauf, von Auschwitz nichts mehr hören zu wollen. Seit der sogenannten Wiedervereinigung änderten sich die staatliche Erinnerungspolitik und somit auch die Erinnerungskulturen in Deutschland grundlegend. Die NS-Gedenkstätten, die bis 1990 mit wenig Geld ausgestattet und somit eher amateurhaft im Nischendasein betrieben wurden, erhielten enorme staatliche Förderung. Die aktive Erinnerung an den NS sollte neues Leitbild der Erinnerungskulturen werden. Aber wie erklärt sich dieser Politikwechsel? Die Geburt des Gedenknationalismus. Mit dem Anschluss der DDR an die BRD entstand in der Mitte Europas ein neues Großdeutschland. Dieses rief insbesondere bei den europäischen Nachbarstaaten Erinnerungen an die vorherigen Versuche Deutschlands, Weltmacht zu werden, wach und erzeugten somit Ängste und Skepsis. Die gewandelte deutsche Erinnerungspolitik sollte nun der Weltöffentlichkeit zeigen, dass dieses mächtigere Deutschland nichts mehr mit dem NS zu tun habe. Der politisch erzeugte Boom der Gedenkstätten war ein wichtiges Mittel dafür. Die Gedenkstätten wurden, wie es der jahrelange Leiter der Gedenkstätte von Sachsenhausen, Günter Morsch, treffend feststellte, zum Instrument einer neuen außenpolitischen Machtstrategie. Die neue Nationalgeschichte war zudem für die Rechtfertigung von Kriegen hilfreich. Weil Deutschland aus seiner Geschichte gelernt habe und dadurch geläutert sei, habe es nun die moralische Pflicht in der Welt, Verantwortung zu übernehmen. So passte der Außenminister Fischer die Forderung »Nie wieder Krieg« an die Bedingungen des vergrößerten Deutschlands und dessen Weltmachtsambitionen an und legitimierte 1999 mit der Parole »Nie wieder Auschwitz« die Bombardierung Jugoslawiens. Der Wandel der Erinnerungspolitik ist für den deutschen Nationalstaat aber nicht nur in der Außenpolitik nützlich. Auch innenpolitisch kann mit der Erinnerung an den NS um Zustimmung für den eigenen Staat geworben werden. Zumindest Teile der deutschen NationalistInnen sind stolz darauf, wie gut Deutschland mit seiner Geschichte umgehe, nach dem Motto: Wir haben so gut unsere Vergangenheit aufgearbeitet. Hierzu ein Beispiel. Als Höcke seine unsägliche erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte, sah die Antwort des damaligen Außenministers Sigmar Gabriel so aus. Zitat: Wir versuchen in Politik und Gesellschaft, das nie wieder zur Richtschnur unseres Handelns zu machen. All das ist nicht selbstverständlich. Auf all das bin ich stolz. Björn Höcke unterstellt, der Umgang mit unserer Nazi-Vergangenheit mache uns klein. Das Gegenteil ist richtig. Dass wir uns unserer Geschichte gestellt, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben, war die Voraussetzung dafür, dass Deutschland weltweit respektiert wird. Björn Höcke verachtet das Deutschland, auf das ich stolz bin. Zitat Ende. Offizielles Gedenken findet in Deutschland deswegen auch nicht in Selbstqualen und unter schlechtem Gewissen statt. Was, da es eine nationale Identifikation voraussetzt, aber auch nicht vernünftig wäre. Sondern bereitwillig, gerne und mit einem guten Gewissen. Dieser Gedenknationalismus als geläuterter Nationalismus, stolz auf die Scham, macht die Shoah und den NS offensiv zum Thema und verschafft sich gerade darüber Legitimation. Aber die deutsche Erinnerungskultur ist noch aus einem weiteren Grund zu kritisieren. Neben allem anderen Negativen, was sich zum Nationalismus noch sagen lässt, ist er, wie der Name schon verrät, ein wichtiger Bestandteil des Nationalsozialismus und somit auch eine Grundlage für den eliminatorischen Antisemitismus. Die NationalsozialistInnen, als stolze Deutsche, die sie waren, sahen eben ihr Land durch einen gefährlichen Feind bedroht, den Juden. Dieser zersetze Deutschland von innen, Sozialdemokratie, Marxismus, und schade Deutschland von außen, Bolschewismus und Finanzkapitalismus der Wall Street. Daher war für die patriotischen Deutschen klar, dieser Gegner muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Statt also den Ausgangspunkt des Antisemitismus, nämlich die Parteinahme für Deutschland, zu kritisieren, wird in der deutschen Erinnerungskultur meist gerade diese Parteinahme bestärkt. Die rechtsradikale Variante der Erinnerungskultur. Neben diesem ätzenden Selbstlob auf die vermeintliche Vergangenheitsbewältigung, das sich auch bei linken NationalistInnen findet, gibt es eine weitere, wichtige Form der Erinnerungskultur, für die insbesondere rechte NationalistInnen empfänglich sind. Diese wollen von ihrem Staat und ihrer Nation ein durch und durch gutes Bild haben. Unter dem Gedenknationalismus leiden sie also nahezu zwangsläufig. Immerhin weist dieser eine sehr verwinkelte Logik auf. Erst durch die nationalistische Scham über den NS soll man stolz auf ein geläutertes und besseres Deutschland sein. Für viele PatriotInnen ist das nicht einleuchtend. Sie halten am Gegensatz von Stolz und Scham fest. Die Unzufriedenheit darüber äußern sie dann in der Relativierung des NS, der Forderung nach einem Schlussstrich oder sogar der Leugnung der Shoah an sich. Seit dem Aufkommen der AfD wird diese, in der Bevölkerung nie unbeliebte, Position nun dauerhaft im Parlament repräsentiert. So bezeichnet Björn Höcke das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande. Alexander Gauland wiederum meinte, Hitler und der NS seien nur ein Vorgeschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Auch bei diesem Umgang mit der Erinnerung zeigt sich die Absicht, Deutschland ein Lob auszusprechen, wie im Gedenknationalismus. Sind wir denn nun Erinnerungsweltmeister? Schon die Frage ist falsch gestellt. Die nationale Parteinahme, das Wir, ist die Grundlage, auf dem Antisemitismus und allerhand weiterer rechter Dreck aufbauen. Darum ist es sinnvoll, nicht nur den rechten Umgang mit Erinnerung, sondern auch die gedenknationalistische Variante zu kritisieren. Ein Stolz auf die deutsche Erinnerungspolitik und Kulturen ist weder inhaltlich berechtigt, noch in irgendeiner Hinsicht wünschenswert. Zwar ist es natürlich sinnvoll, dass an den NS erinnert wird, es kommt aber stark auf das Wie an. Eine nationalistische Instrumentalisierung oder jeglicher Stolz schadet dabei aber nur. Ein Text von den Gruppen gegen Kapital und Nationen.